Guten Morgen, Albert. Guten Morgen, Omar. Wie geht's dann? So, halb und halb. Na, was ist dann passiert? Du warst nix. No. Die Mutter hat geheiratet. Die Mutter hat geheiratet? Ja, wann dann? Ja, gestern oben. Mit wem? Mit Spanien. Aber die Spanien hat kein Geld. Ist trugen wie ein Papageizung. Da kommt auch okay, in den Keller. Esst sich die Butter, die Wurst, der Schung, das Sauerkraut, das ist alles leer. Die arme Mutter und? Aber die Mutter ist Frau. Ist Frau? Jo, jo, na jo. Ja, wollen wir spielen, dass die Leute tanzen. Na ja, Truferpubi, das geht schon jetzt. Ho, ho. Die Mutter hat geheirat, die Mutter hat geheirat, der Spanier hat kein Geld. Die Mutter hat geheirat, die Mutter hat geheirat, die Mutter hat geheirat, der Spanier hat kein Geld. Die Mutter hat geheirat. Der Dicke und der Daniel, die war doch doch so froh. Und wann war die Mutter heirat, die Heiratung geht los. Die Mutter mit dem Spanier, der Spanier hat kein Geld. Wann der Spanier hochkommt, der frisst sich alles leer. Die Mutter hat geheirat, die Mutter hat geheirat, der Spanier hat kein Geld. Die Mutter hat geheirat, die Mutter hat geheirat, die Mutter hat geheirat, der Spanier hat kein Geld. Die Mutter hat geheirat. Upsa, sa, guck mal, da die Mutter, die hupt grad wie der eine Haas. Oh, die ist ganz froh mit der Spanier. Upsa, sa, hei, ja, ja, es geht immer still. Und hat der Dicke gesagt, der Spanier steht am Tor. Geh und bring die Hunde und schäch den Albert fort. Und hat der Dicke gesagt, der Spanier steht am Tor. Geh und bring die Hunde und schäch den Albert fort. Die Mutter hat geheirat, die Mutter hat geheirat, der Spanier hat kein Geld. Die Mutter hat geheirat, die Mutter hat geheirat, die Mutter hat geheirat, der Spanier hat kein Geld. Die Mutter hat geheirat. Hey, sa, sa, sa. Guck mal, die Mutter ist doch so froh, ist ganz lustig, die lacht sich grad satt. Die Mutter, gell, ist so schön. Hat der Dicke gesagt, der Spanier steht am Tor. Geh und nimm die Flint und schick den Aldo fort. Hat der Dicke gesagt, der Spanier steht am Tor. Geh und nimm die Flint und schick den Aldo fort. Die Mutter hat geheirat, die Mutter hat geheirat, der Spanier hat kein Geld. Die Mutter hat geheirat, die Mutter hat geheirat, die Mutter hat geheirat, der Spanier hat kein Geld. Die Mutter hat geheirat. Ja, upsa, sa. Der Spanier ist voll und gut Käse jetzt.